als noch der Perpendikel meiner Brust in langsam freien Schlägen spielte, war meines Lebens Feder nur die Lust, die ich in jedem Triebwerk fühlte. Hängt ein Schwergewicht von meines Lebens Rädern nieder. Und dennoch geht der Hoffnungssteigrad nicht, doch stündlich schlägt mein Leiden wieder. Rosette zeigt und schlägt und repetiert mein Herz in jeder Viertelstunde. Und wenn dein Blick das Werk nicht repariert, so stockt es jegliche Sekunde. Sich mein Herz hinauf.